Zeuge Albert Ehrenfeld, Schweden, Chemiker, 66 Jahre alt, 78. Verhandlungstag, 17.08.1964. Aussage auf ein Tonband nehmen zur Stützung des Gedächtnisses. Nein. Bitte schön. Ja, also dann bitte wollen Sie die Frage beantworten, wie es zu dieser Verhaftung im Mai 1944 gekommen ist. Ja, die Verhaftung ist schon etwas früher geschehen, nachdem die deutschen Truppen angekommen sind nach Klausenburg. Und wir sind geschleppt zum Zwangsarbeit. Wann war das ungefähr? Das war Ende März. Ende März 44? 44, ja. Und es dauerte ungefähr 5-6 Wochen, bis dann uns ins Ghetto getragen haben. Ja. Mit meiner Familie und mit der ganzen Judentum. Einen kleinen Moment mal, bitteschön. Ja. Breitwieser ist vertreten durch Dr. Zanak und Dr. Fertig. Ah ja, für den Dr. Zanak der Rechtsanwalt Horn. Ja, ich habe es nicht mitbekommen, Dankeschön. Ja, also Sie sagten, Sie sind in Klausenburg in ein Ghetto zusammengezogen worden. Und wo befand sich dieses Ghetto? In Ziegelfabrik. In einer Ziegelfabrik. In Ziegelfabrik. Ja. Kannten Sie aus Ihrer Tätigkeit auch den Herrn Dr. Berner? Berner? Ja. Nein. Nein. Der war aber in dieser Ziegelfabrik auch verhaftet worden. Aber nicht in Klausenburg. Von einem anderen Ort. Ja. Ach so, ja, richtig, ja. Aber es war zufällig auch eine Ziegelfabrik. Ja, also Sie sind in eine Ziegelfabrik dort eingewiesen worden. Und wie lang ungefähr waren Sie da drin? Ein Monat ungefähr, sagten Sie vorhin. Ja, bis 5. oder 6. Juni. Ja, bis 5. oder 6. Juni. Sie haben allerdings bei Ihrer Vernehmung einmal gesagt, Sie wären im Mai 44 in Klausenburg ansässig gewesen und wären dann durch die ungarische Gendarmerie verhaftet worden. Ja, die sind für uns gekommen, die ungarische Gendarmerie. Ja. Ja, aber das muss etwas vorher gewesen sein, denn Sie sagten, Sie waren doch in dieser Ziegelei noch ungefähr einen Monat zusammen. Gezogen bis Anfang Juni, nicht? Ja. Von Mai bis Juni? Von Mai bis Juni. Aha. Und nachdem Sie also dort einen Monat etwa gewesen sind, sind Sie abtransportiert worden? Ja. Und wie viele Transporte ungefähr waren es, die da abtransportiert wurden? Ich glaube 5. Sie glauben 5. In welchem waren Sie? Und ich erinnere so, mit der 4. Sie glauben mit dem 4. Transport. Und sagen Sie bitte, wie viele Menschen waren ungefähr in einem solchen Transport? Haben Sie eine Ahnung, eine Übersicht? Oder? Über 1000. Über 1000. Und Sie meinen, Sie wären bei dem 4. Transport gewesen. Außer Ihnen, wer ist von Ihrer Familie damals noch mit transportiert worden? Meine Frau, ein 11-jähriger Bub, ein Sohn und ein 6-jähriges Mädchen. Waren Sie zusammen in einem Waggon? Ja. Ja, und meine Schwiegermutter. Schwiegermutter. Ja. Ja. Die Mutter von meiner Frau. Die Mutter ihrer Frau. Und wie viele Menschen waren in einem solchen Waggon zusammengetrieben? Ja, ungefähr 70. War das ein Güterwagen oder war das ein Personenwagen? Oh, Personenwagen. Personenwagen habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja. Was an Güterwagen? Da waren etwa 70 Menschen drin. Wie lang dauerte denn die Fahrt von Klausenburg bis zum Ausladeort? Ich glaube, 5 Tage und 5 Nächte. Ja. So ungefähr. Haben Sie in dieser Zeit einmal Wasser bekommen? Wasser nicht. Und Verpflegung? Nein. Nichts zu trinken? Nichts zu trinken. Wieso wissen Sie, dass Sie in Kaschau von der SS übernommen worden ja. sind? Wieso haben Sie das gewusst, dass da... Sie waren doch eingesperrt da drin in den Wagen. Ja, man hat dort geöffnet. Man hat geöffnet? Ja. Ja. Nun sagen Sie bitte, wann sind Sie in Auschwitz angekommen? Sie dachten, Sie waren vielleicht 5 Tage unterwegs? Ja, 10., 11. bis spätestens 12. Juni. Ja, also in der Zeit zwischen... Na, sagen, ungefähr 10. Um den 10. Juni herum sind Sie in Auschwitz angekommen. Sind Sie am Tag oder in der Nacht dort angekommen? Ja, ja, frühmorgen, ganz frühmorgen. Ganz frühmorgen, oh, war es schon hell? Es war 3 oder 4 Uhr. 4 Uhr. Also man kann sagen, in der halben Nacht. Ja. Und war es noch dunkel damals? Es war nicht dunkel, weil es war... dämmerig. Es war alles stark beleuchtet. Sehr stark beleuchtet. War sehr stark beleuchtet. Ja. Wissen Sie, ob damals der Transport zwischen diesen Lagern in Birkenau angekommen ist? Das heißt also auf der sogenannten Rampe. Wenn Sie mal an diese Karte sehen wollen, da ist das Lager Birkenau. Links ist das Frauenlager, oben sind diese Krematorien gezeichnet, links unten ist der Eingang und da sind nun verschiedene braune Striche gezogen. Das sollen die Eisenbahngleise darstellen, während rechts das eigentliche Männerlager ist, unten das Quarantänelager und dann die verschiedenen Lager bis oben zu dem Krankenlager. Können Sie sich da zurechtfinden auf der Karte? Nein? Wissen Sie, wo Sie ausgeladen worden sind in Auschwitz? Ob vor dem Lager oder mitten im Lager? Ich erinnere mich. Sie erinnern sich nicht mehr. Nun, nachdem Sie angekommen waren, erzählen Sie uns doch bitte jetzt einmal, wie sich da das Weitere vollzog. Der Zug hielt also. Was geschah nun? Na, ich werde das, wenn Sie gestatten, ungarisch ja. sagen, dass es mir viel, viel leichter geht. Letorteko plombat, also lomplombat. Sprechen Sie bitte ins Mikrofon. Bitte schön. Ja. Ich oder tekien häftlingruhas häftlingek. És kiabáltak, gyorsan, gyorsan, gyorsan, gyorsan leszállni, minden csomagot ott hagyni, utánunk fogják hozni. Tessék ezt megmondani. Zuerst wurden die Bleiblumen der Waggons abgebrochen, dann erschienen in Sträflinge in Häftlingskleidung oder Leute in Häftlingskleidung und sie schrien rasch, rasch aussteigen, Gepäck zurücklassen, das Gepäck wird nachgebracht. In Deutsch? Nee, Medbe? Ja, in Deutsch. Ja. Nun, was geschah dann? Nekem a kabátom föl volt akasztva egy szegre, hogy kevesebb helyet foglaljon el. A feleségem, a két gyermekem és az anyósom leszálltak a vagonból. Ott nagyon nagy tömeg volt. És én egy 10 másodperc, amíg leakasztottam a kabátot és föllettem, később szálltam le. És amikor leszálltam, már elsodort őket a tömeg, soha az életben többet nem láttam a családomat. De mein Mantel an einem Nagel hing, blieb ich etwas zurück, um den Mantel an mich abzuhängen. Inzwischen stieg meine Frau und die Kinder aus und während dieser Zehntelsekunde wurden ja. sie von der Menge weggedrängt. Ja. Und ich sah sie nicht wieder. Aber niemals, nie mehr im Leben gesehen und nicht gehört. Nun sind Sie also dann ausgestiegen aus dem Wagen. Was geschah mit Ihnen? Akkor engem is sodort a tömeg előre, és akkor láttam meg egy férfit, egy ilyen SS uniformisban, egy tisztet, és mellette volt egy motorbicikli. Ich wurde von der Menge fortgetrieben, plötzlich sah ich von mir einen SS-Mann, neben ihm ein Motorrad. Ein Offizier. Ein SS-Offizier mit Motorrad. A Motorrad állt mellette, és Motorrad war neben ihm abgestellt. És ő mutatott jobbra és balra. Und dieser Offizier zeigte nach links und nach rechts. Ja. Haben Sie eine Ahnung oder haben Sie später gehört, wer dieser Offizier gewesen ist? Später, selbstverständlich, habe ich gehört, nämlich zwischen uns waren die ihn kennengelernt. Ja, und wer war das? Erstens möchte ich Ihnen noch etwas erzählen. Mellettem állott egy Deutsch Gábor nevű gyógyszerész, kolozsvári gyógyszerész, aki akkor jött haza nem régen Ukrajnából, lefagyott lábujjakkal, és őt is deportálták. És azt mondta nekem, te, hát nem ismered ezt a férfit, akkor kimondom, hát honnan ismerek én ezt tisztet? Ja, jetzt soll zunächst mal der Dolmetscher übertragen. Ja. Neben mir stand ein Apotheker namens Deutsch Gábor. Ein Apotheker? Namens Deutsch Gábor. Deutsch Gábor. Gábor. Gábor, Gabriel. Ja. Gabriel. Ja, Deutsch. Ja. Der erst vor kurzem aus der Ukraine zurückkehrte mit abgefrorenen Zehen. Ja. Dieser machte mich aufmerksam und fragte, kennst du den Mann nicht? Und darauf antwortete ich, von wo soll ich eine SS-Offiziere hier in Auschwitz kennen? Ja. Woher soll ich den Mann ja. kennen? Ja. Wie ging es dann weiter? Und dann sagte er mir, dass er Capesius. Sagte dieser Deutsch? Ja, dass er war Capesius. Wie kannte denn er ihn? Er kam doch aus, sagten Sie nicht, aus der Ukraine? Ich merkte, also Deutsch Gábor Capesius. Aus Klausenburg. Das ist aber nicht in der Ukraine. Ja, er lebt aus der Ukraine, aber jetzt. Hat er ott volt munkaszolgálaton. Ja, de Deutsch Gábor war vorher in der Ukraine als Zwangsarbeiter. Ach so. Und ist aber ein Klausenburger. Er ist aus Klausenburg, ja. war vorher ja. als Zwangsarbeiter in der Ukraine, ja. war dort die ja. Füße abgefroren, die Zehen ja. abgefroren und kannte den Dr. Capesius aus Klausenburg her. Ja, persönlich. Ja. Nun, wie ging es weiter? Also dann... Oder ment és beszélgetett vele, Capesiusszal. Ja. Deutsch ging zu Capesius und sprach mit ihm. Ja, und was hat mit ihm gesprochen? És kérdezte tőle, hogy mit jelent az, hogy egyiket balra küldik, a másikat jobbra küldik. Er fragte, was das bedeutet, dass welche nach links und andere wieder nach rechts gingen. Ja. És akkor ő azt válaszolta, hogy akik balra mennek, azoknak már jól dolgok lesz. Er antwortete, dass die nach links gingen, die hätten es leicht, die würden keine schwere Arbeit bekommen. Ja, und auch bessere Unterbringung, oder? Sollten die auch besser untergebracht werden? Ich aus dem Montag, heute Jobmann lassen, erlaubt war, heute Jobmann lassen. Ott nem lesz nehéz dolguk, és nem lesz nehéz munkájuk, könnyű ott, nem lesz nehéz munkájuk. Er sagte, sie würden es leicht haben und keine schwere Arbeit bekommen, sie würden es besser haben. Ja, die nach links gingen. Ja. Also mein Bauer meinte. Und die, er hat damals recht gehabt. Ja. Nun, wer ging denn nach links? Gingen da auch Frauen und Kinder hin? Kik mentek balra? Asszonyok is, gyerekek is? Nők is, asszonyok? Minden asszony, ha fiatal, ha öreg volt, ha 14 éven aluli gyereke volt. Ja. Jede Frau, ob alt oder jung, wenn sein Kind unter 14 Jahren hatte. Ging auch nach links. Ja. Aber Sie haben bei dieser Kolonne Ihre Frau nicht mehr gesehen. Nein, nur die Schocknötler. Nun, Herr Zeuge, Sie sagten mir doch vorhin, Sie hätten in Klausenburg den Dr. Capesius selbst gar nicht kennengelernt. Nein. Nein. Bei Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter, haben Sie gesagt, dieser SS-Offizier sei Ihnen bekannt vorgekommen? Heute sagen Sie, auf die Frage des Herrn Deutsch, hätten Sie geantwortet, wie soll ich hier einen SS-Offizier kennen? Natürlich kenne ich ihn nicht. Und Damals sagte sie, er sei ihnen bekannt vorgekommen. Und nachdem nun der Herr Deutsch sie darauf hingewiesen habe, es handle sich um den früheren Propagandisten der IG Farbenindustrie in Klausenburg, daraufhin habe ich ihn auch erkannt, schreiben Sie 12.893, Herr Böllen, ja? Láttam. Vorhand aus 12.893. Biztosan láttam, mert mit tudom én, hogy mikor láttam az utcán járni, vagy kemény, nem tudtam, hogy kicsoda, hát lehet, hogy az arca ismerős volt nekem is. Klausenburg ist keine große Stadt, es ist daher ohne weiteres möglich, dass ich ihn auf der Straße gesehen habe und dass er mir daher bekannt vorkam. So. Sie haben gesagt damals, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich ihn in Auschwitz als den früheren Propagandisten wiedererkannt habe. Hát amikor mondta Deutsch, hogy ez ő, és az arca nekem is ismerős volt, hát akkor te, persze, hogy ő volt, az is később, ő volt az. Nachdem mir Deutsch sagte, wer er sei und akkor er mir auch bekannt vorkam, da kam ich drauf, dass das tatsächlich Capesius sei. Den Sie aber vorher nicht gesehen hatten. Und ich hat als er lebt, nem látta, nem ismerte. Akit az előtt nem ismertem. Den ich vorher nicht gekannt habe. Es szabad nekem is egy kérdést föltegyek? Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Akkor mondja meg nekem a bíró, hogy hogy lehetséges az, hogy elibem tettek 18 év után 28 fényképet SS ruhában. És hát mi az isteni gondviselés, vagy mi vezette az ujjamat, és mutattam, hogy ez volt az az ember. Wie ist es dann möglich, dass ich nach etwa 18 Jahren aus verschiedenen, ich glaube aus 18 Lichtbildern sofort den Herrn Capesius wiedererkannt habe? Bei Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter? Ja. Ja, ja. Es ist so gewesen, so war es nicht. Es wurde Ihnen ein loses Bildmaterial der Kripo vorgelegt. Und Sie erklärten, dass Ihnen die 20-87-60 abgebildete Person bekannt vorkäme. Sie nehmen an, dass es sich um den Capesius handeln könne. Ja. Ja? Ja. Nun ja, nun mal weiter. Jedenfalls, der Herr Deutsch hat mit dem Dr. Capesius gesprochen und hat Ihnen dann mitgeteilt, er habe gesagt, die Leute, die nach links gehen, werden einer leichteren Arbeit zugeführt. Das haben Sie uns jetzt gesagt. Ja. Nun, wie ging es nun weiter? War bei diesem Dr. Capesius noch ein weiterer SS-Offizier? Nein, er war allein. Er war allein? Allein. Aber es waren doch sicher noch eine Masse anderer SS-Leute da, erschienen. Ganz in der Nähe habe ich nicht gesehen. Nun, diese Leute, die links aus heraustreten mussten, die, was geschah mit den Leuten? Mi történt azok a személyekkel, amelyek balra kiléptek? Honnan tudjam, én nem mentem. Én jobbra mentem, én csak hallottam már aznap, hogy azokat a gázkamrába viszik. Ich weiß es nicht, denn ich ging nach rechts. Doch am selben Tag hörte ich, dass in die Gaskammern kämen. Ja. Ist bei Ihnen gefragt worden, ob in Ihrem Transport Ärzte oder Apotheker sich befänden? Ja. Ja? Ja. Sind auch welche da herausgetreten? Als Ärzte oder Apotheker? Gyógyszerészek vagy orvosok? Ja, mehrere. Ja. Sie haben sich dabei nicht gemeldet? Nein. Nein. Ich nem folytattam a mesterségemet. Ja, denn ich habe meinen Beruf ja nicht ausgeübt. Ich habe tanultam, nem folytattam. Ich habe ihn erlernt, aber nicht ausgeübt. Ja. Nun, sagen Sie, bei diesem Transport, mit dem Sie gekommen sind, war da auch dieser Herr Hartmann, von dem wir vorhin sprachen, und ein Herr Abraham dabei? Ja, ja. Abraham war unser Oberbuchhalter ja. Und Hartmann war mein Aktionsmitglied. Wie alt waren die beiden Herren ungefähr? Hartmann war ungefähr 44 Jahre alt. Ja. 43. Ja, also ungefähr, Sie können es ja so genau nicht wissen. Ja, ungefähr 43. Ungefähr 43 Jahre ja. alt. Und der ja. andere Herr, der andere Abraham? War 46. Ja. Ungefähr. Nun, Sie haben sich also nicht als Apotheker zu erkennen gegeben. Nein. Und wurden aber trotzdem nach rechts herausgewiesen. Rechts, ja. Also zu denen, die nicht in die Gaskammern gehen ja. mussten. Und die beiden Herren Abraham und Hartmann? Ich habe die Herren nicht gesehen. Und wann haben Sie nicht gesehen? In Auschwitz. Ja, also an diesem Tag sind Sie ja mit ihnen zusammen dort gewesen. Oder haben Sie sie bei der Ankunft gar nicht gesehen? Nein. Auch bei der Ankunft haben Sie nicht gesehen? Nein. Sie wussten also infolgedessen auch nicht, ob Sie damals nach links oder nach rechts ausgewiesen wurden, sondern Sie wissen gar nicht mehr, was mit Ihnen geworden ist. Hát csak következtetek, hogyha ott nem láttam őket a jobb oldalon. És munkában nem láttak őket, és egyszerre szálltak fel velem, tehát együtt érkeztek meg. Hát tertia non datur. Ich kann nur folgen, nachdem sie nicht bei mir auf der rechten Seite standen und ich sie auch bei der Arbeit nicht fand, kann ich nur folgen, dass sie umgekommen sind. Ein drittes ist nicht gegeben. Ja, aber es ist nicht etwa so, dass sie gesehen hätten, wie sie bei der Selektion von Capesius auf die linke Seite beordert worden sind? Nem látta, hogy őket balra küldték. Őket egyáltalán nem láttam. Ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Ja. Ich frage das deshalb, weil Sie bei Ihrer Vernehmung gesagt haben, die beiden waren von kräftiger Konstitution, sie waren kräftiger als ich. Ja. Trotzdem sind sie nicht nach rechts, sondern nach links selektiert worden. Ich nehme an, dass bei dieser Entscheidung seitens des Selekteurs Carpesius folgende Motive maßgebend gewesen sind und so weiter. Dasselbe sage ich auch heute. Ja, aber Sie wissen ja gar nicht, ob Capesius Sie nach links oder rechts ausgewiesen hat. Sie können uns den zwei. Ja. Ja, ich weiß nicht. Sie wissen nicht, was mit Ihnen geschehen ist. Sie haben sie nie mehr gesehen. Und Sie haben daraus die Folgerung gezogen, dass Sie damals mit in die Gaskammern geschickt ja. worden sind. Sagen Sie, haben Sie außer diesem einmal den Dr. Capesius später noch einmal gesehen? Nein. Nicht mehr. Im Lager nicht mehr. Und nach dem Krieg? Nach dem Krieg? Auch nicht. Auch nicht mehr. Er ist nicht zu Hause gekommen nach Klausenburg. Nun, Sie waren nur ganz kurz im Lager Birkenau, fast nur eine Woche. Stimmt das? Nicht einmal ganz eine Woche. Nicht mal ganz eine Woche. Und sind dann weggekommen nach Kaufering, Oberbayern. In Oberbayern und schließlich noch in ein Lager in der Nähe von Dachau überstellt worden, wo sie dann schließlich befreit worden sind. Ja, von der amerikanischen Truppe. Nun, Ehrenfeld, Sie wissen aus Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter, dass der Dr. Capesius Ihre Darstellung bestreitet und insbesondere bestreitet er, die Selektion durchgeführt zu haben. Sie bleiben bei Ihrer Aussage und insbesondere, dass der Herr Deutsch mit dem Capesius gesprochen hat, ja. nachdem er Ihnen vorher gesagt hat, das ist doch der Dr. Capesius aus Klausenberg. Aus Klausenberg. Dann ist er hingegangen und hat ihn gefragt, was ja. ist mit den Leuten, die nach links kommen? Ja. Was ist denn mit dem Deutsch gewesen? Wo ist denn der hingekommen? Nie mehr gehört von ihm. Ja, haben Sie denn gesehen, dass er nach links gehen musste? Bitte? Lade heute Deutsch Baramend? Nein. Nein, Bara. Nein, er ging nicht nach links. Er kam nach rechts mit mir. Er kam nach rechts ja. mit Ihnen? Später ist er irgendwo gestorben. Ja. Also jedenfalls an diesem Tag wurde er nicht zu denen gestellt, die in die Gaskammern mussten. Deutsch? Ja. Außer noch nicht Nein. Deutsch, nein. Nein. Also Sie bleiben dabei und sagen, dass Sie mit Sicherheit sich daran erinnern, dass dieses Gespräch stattgefunden hat zwischen Deutsch und Capesius und dass Deutsch Ihnen vorher auch erzählt hatte, dass es sich bei diesem SS-Offizier um den Dr. Capesius handele. Der Dr. Capesius ist Ihnen ja dann bei dem Untersuchungsrichter auch gegenübergestellt worden. Wie galobiran Birona Lata, Capesius Doktor. Ja. Hat eine Gerde. Und haben Sie seine Interesse. Haben Sie ihn da erkannt? Wieder? Reichmed. Also vor einer halben Stunde oder vor einer Stunde habe ich ihn aus ein Bild gesehen, Foto. Ja. Und wenn er reingekommen ist, dann habe ich ihn schon kennengelernt. Moment, das ist ein Missverständnis. Also vor einer halben Stunde, das heißt beim Untersuchungsrichter? Ja. Beim Untersuchungsrichter. Ja, ja. Beim Untersuchungsrichter hatte man Ihnen Bilder gezeigt und da hatten Sie ein Bild gezeigt und hatten gesagt, das könnte Dr. Capesius sein. Man hat mir viele Bilder, viele Bilder gezeigt. Da haben Sie eins herausgenommen und haben gesagt, das könnte... Lange, lange Zeit ist das gedauert, ja, bis ich darauf gekommen, dass er war. Ja. Und nachdem Sie dieses Bild gesehen hatten, haben Sie ihn auch dann erkannt, wie er reingeführt worden ist. Und außerdem sage ich nicht, dass ich ihn in Klausenburg nicht gesehen habe, ohne dass ich wusste, wer er ist. Ja. Als Klausenburger. Und als Sie ihn nun lebend gegenüber gesehen hatten, haben Sie sich da auch wieder an diese Szene erinnert in Auschwitz? Und glaubten Sie, dass das derselbe Mann war, der in Auschwitz damals die Selektion durchgeführt hat? Ja. Ja? Ja. Und ist das heute auch noch Ihre Meinung? Ja, gewiss. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Herr Dr. Ehrenfeld, kannten Sie einen Dr. Klein aus Ihrer Heimat, stammt? Ein Arzt, Dr. Klein. Alexander. Den Vornamen weiß ich im Augenblick nicht. Der als Arzt, SS-Arzt in Auschwitz gewesen sein soll. Ja, so, SS-Arzt. Ja. Ich kenne ihn nicht. Sie kennen ihn nicht? Nein. Nicht einmal aus Hören. Noch eine Frage, bitteschön. Bitteschön. Als Sie nach Auschwitz transportiert wurden, waren da Ihr Oberbuchhalter und Ihr Sozius, der Herr Hartmann, waren in dem gleichen Transport mit Ihnen? Mit Auschwitz bei Jüt. Auf Fülkenwelle, mit der Kompagnie Eich, Transport, wo Eich sei. Ja, im selben Transport, wir stiegen gemeinsam auf. Im gleichen Waggon auch? Nein. Aber im gleichen Transport? Ja. Und beim Aussteigen in Auschwitz haben Sie die beiden noch mal gesehen? Nicht mehr gesehen. Und nicht mehr zurückgekommen. Wie viele waren denn auf die rechte Seite gekommen? War das übersehbar oder waren das viele hundert? Ich habe nie nachgedacht und ich habe keine Ahnung, wie viele es waren. Also es ist auch möglich, dass die auf die rechte Seite gekommen waren, ohne dass sie es gemerkt haben. Nein, das ist nicht möglich. Und warum ist das nicht möglich? Hätten Sie das gesehen? Hát mert bennünket elvittek egy öltözőbe, és ott mindenki häftlingruhát kapott. És aztán beosztottak a munkatáborokba. És csak azok nem jelentek ottan meg, akik aznap érkeztek meg, akik ebben voltak. Wir kamen alle in eine Umkleidekammer, wo wir Sträflingskleider erhielten, und dort konnte ich feststellen, ich weiß nicht, dabei war. Waren da alle beisammen? Ja, wisst. Und vorher, als der Transport ankam, hat dann nur einer, von dem Sie sagen, dass es Dr. Capesius gewesen wäre, eingeteilt nach rechts oder links, oder waren da noch andere, die auch einteilten? Schon gefragt. Herr, mikor megérkezte, csak egy ember volt, und dann egy SS-Tiszt, amely szelektált, vagy többen is? Nur ein. Danke. Herr Strassmann. Ich würde es bitte übersetzen. Hat der Herr Deutsch, nachdem mit Capesius gesprochen hat, Ihnen gegenüber durch ein Wort zu erkennen gegeben, dass er den Dr. Capesius wiedererkannt hat bei dem Gespräch? Miután Deutsch Capesius ja beszélt, szólt magához, mondta, hogy ráismert Capesius. Hát még azt is mondta, hogy mit beszélt vele. Ja, er teilte mir sogar mit, über was sie sich unterhalten haben. Würden Sie es bitte sagen? Miről mit mondod? Hát azelőtt már elmondtam, hogy megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy baloldalra küldeni, és mit jelent az, hogy jobb oldalra küldeni. Wie ich bereits berichtete, er fragte, was das bedeutet, dass welche nach links und andere wieder nach rechts gingen. Ja, außerdem noch etwas. Hogy kérdezte tőle, hogy hát hogy lehetne egy borotvakészletet, vagy valami igazoló iratot, vagy egy kedves fényképet megmenteni. Ja. Csak ő azt mondta, hogy tegyük a bakkancsba a cipőbe, és onnan nem eszik, de hát rögtön a fürdőbe rögtön kifordult. Erkundigte sich, wie man ein Rasierzeug oder ein wertvolles Lichtbild verstecken könne. Darauf gab Jesus den Rat, man könne es in die Stiefel oder in die Schuhe schieben. Hat der Herr Deutsch ausdrücklich erklärt, der Capesius hat mich wiedererkannt? Mond? Hat er Mond, hogy nem ismerem meg, hát hogy nem ismerem meg? Hát hogy nem ismerem meg, hát nem tudod, hogy ki ez, ő mondta. Jó, de azután mondta ismét Deutsch, hogy ráismert, és hogy Capesius is Deutschra ráismert. Tudta Capesius, hogy kivel beszél? Hát biztosan tudta. Nekem arról nem beszél, de nekem mondta, hogy beszélt Capesius, és ezeket mondta. Yeah. Szóval biztosan megismerte. Yeah. Herr Deutsch hat den Capesius mit Gewissheit erkannt. Ob Herr Capesius Herrn Deutsch erkannt hat, darüber sprachen wir nicht. Ich kann nur annehmen, dass ja. Hát másképpen, hogy megy oda egy idegen SS-tiszthez? Wie wäre es denkbar, dass sonst einem fremden SS-Offizier hinzutritt? Er als Häftling. Herr Reswald Armand. Ich habe lediglich eine Frage. Wann, Herr Zeuge, haben Sie Gewissheit erhalten über das Schicksal des Herrn Hartmann und des Herrn Abraham? Mikor tudta meg biztosan, milyen sorsuk volt Hartmannnak és Ábrahámnak? Nachdem er eins von beiden nicht gesehen habe, auf der rechten Seite, wo alle hinkommen, die nicht nach links gegangen sind, geschickt sind, geschleppt sind. Herr Reswald Armand, er hat nie Nachricht bekommen. Die Leute sind nicht zurückgekommen, sagt er. Ich habe sie nie mehr gesehen. Das hätte ich gern gewusst, ob er nach dem Krieg von den Verwandten oder so etwas gehört hat. Nein. Nichts gehört. Nicht gehört, ja, dass sie nicht zurückgekommen sind. Gut, danke schön. Keine Frage mehr? Nein? Von Seiten der Verteidigung. Herr Dr. Laternzer. Herr Vorsitzender, ich bitte um eine kurze Pause. Das kürzt vielleicht dann ab. Nun ja, also bis um 3 Uhr. Danke sehr. Getroffen, die mit Ihnen in dem gleichen Transport angekommen waren? Ja. Wer war das? Es waren viele, aber ich... Bitte? Es waren viele, aber ich kann schon nicht mehr... Können Sie sich an keinen Namen erinnern? Vielleicht, wenn ich lange nachdenken werde. Es waren viele, weil von Klausenburg sind viele gekommen. Ist Ihnen von diesen Häftlingen erzählt worden, dass Herr Dr. Capesius derjenige war, der auf der Rampe selektiert hat? Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Haben mit niemandem darüber gesprochen? Nein. So erinnere ich. Soweit Sie sich erinnern. So als ich erinnere. Kennen Sie einen Herrn Cseppestin? Wem? Cseppestin. Cseppestin. War der mit Ihnen in Kaufering? Ja, er war mit mir in Kaufering. War der mit Ihnen im gleichen Transport? Nein. Bitte? Nein. War nicht im gleichen Transport. Also bis Auschwitz, ja. Bis Auschwitz, ja? Ja, aber er ist dort geblieben und ich glaube, im Monat Dezember oder Ende November nach Kaufering gekommen. Herr Zeuge, ist es richtig und zutreffend, dass Sie zunächst, als Sie vom Untersuchungsrichter angeschrieben wurden, nicht gewusst haben, welche Aussagen Sie machen sollten und dass Sie erklärt haben, Sie könnten sich an nichts erinnern? Herr SS, hogy az első iratra, amit önhöz a vizsgálóbíró intézett, azt válaszolta, hogy nem emlékszik semmire, és azért nem akar vallomást tenni? Hogy semmire? Ezt válaszolta? Hogy semmire nem emlékszem? Ja. Ich habe nicht geantwortet, dass ich mich nicht erinnern könne. Ja, konnten Sie sich zu diesem Zeitpunkt, als Sie angeschrieben wurden, schon an bestimmte Personen erinnern, die Ihnen von dem Untersuchungsrichter namentlich benannt worden waren? Ma akkori időben emlékezhetett egyes személyekre, amelyeket a vizsgálóbíró az a levelében említett? Hát én nekem nem említett senkit, csak Capesius. Es wurde nur Capesius genannt. Haben Sie nicht beim Untersuchen oder haben Sie beim Untersuchungsrichter zurückgefragt? Sie wollten zunächst einmal wissen, zu wem und über welches Thema Sie vernommen werden sollten. Ön újra egy kérdést intézett a vizsgálóbíróhoz, és kérte, hogy magyarázzák meg, hogy ki ellen váljon, vagy melyik ügyben lesz ön kihallgatva. Hát amikor már a levélben engem meghívtak, már akkor írták, hogy kinek az ügyében. Ja. Schon in dem Anschreiben, in dem welchem ich eingeladen wurde angegeben, in welche Sache ich gehört werden soll. Welche Sache? Stand da schon der Name von Herrn Dr. Capesius drin? Benne volt már a Dr. Capesius neve? Hát ezt itt meg lehet látni. Én nem akarok mondani olyat, amire nem emlékszem pontosan. Ich kann mich nicht genau erinnern, das kann man aber hier doch leicht feststellen. Ich bitte doch mal Blatt 11.323, Band 61, den Zeugen Vorhalt zu machen. Eine weitere Frage. Ist es richtig, Herr Zeuge, dass Ihnen der Untersuchungsrichter nach Ihrer Anfrage die Anschrift des Zeugen Glück mitgeteilt hat? Helyes az, hogy a vizsgálóbíró ön kérdésére azt válaszol, a Glück tanúnak a címét megadta? Címét nekem nem adta, most se tudom a címét. Nein, die Adresse wurde mir nicht angegeben, auch heute ist sie mir nicht bekannt. Nicht angegeben. Ellenben, szabad valamit hozzátegyek, ellenben Capesius azt mondta, hogy én biztos összebeszéltem Glückkel, akire megesküszöm az élő Isten, hogy én most se tudom, hogy hol van. Soha nem láttam, Capesius behauptet, dass ich mich mit Glück abgesprochen Nein. habe, von dem ich auch heute nicht weiß, wo er sich aufhält. Haben Sie Verbindung gehabt zu Herrn Langbein? Volt Langbeinhez összekötetése? Langbeinnal annyi összekötetésem volt, hogy megtudta, azt írta nekem egy levelében, hogy megtudta, hogy ide beleszek, és kért ő is, hogy jöjjek el tanulnak. Ja. Ich hatte insoweit Verbindung mit Langbein, dass er mir mitteilte, dass ich in dieser Sache gehört werde und er mich ersucht hat, hier als Zeuge zu erscheinen. Auch über welches Thema? Azt is megmondta, hogy miről lesz szó. Nem tudom. Das weiß ich nicht. Können Sie sich mehr erinnern? Nein. Bitte? Können Nein. Sie? Nein. Sie wissen nicht, ob es Ihnen mitgeteilt oder Sie können sich nicht mehr erinnern? Nem emlékezhetik. Sie können sich nicht erinnern. Dann noch eine andere Frage. Sie haben gesagt, dass der Dr. Wagner, dass sich bei Dr. Wagner wegen der antisemitischen Propaganda des Herrn Dr. Capesius beschwert haben. Und haben, wenn ich richtig gehört habe, gesagt, das war in den Jahren 42. Vor 42. Vor 42. Können Sie es etwas näher präzisieren? Leider nicht. Darf ich, war es vor dem Krieg, vor 39? Habru Elöle. Ja, es war vor 39. Bitte? Es war vor 39. Vor 39. Das wissen Sie bestimmt. Ja, es war vor 39. Erinnern Sie sich, wann es musste vor 39 sein, weil mert a vállalat az megszűnt. Es muss vor 39 gewesen sein, weil die Firma im Jahre 43 aufhörte zu bestehen. Nun, das ist ja nur eine Schlussfolgerung, dass Sie sagen, es muss vor 39 gewesen sein, weil die Firma 43 aufhörte zu bestehen. Es könnte ja genauso gut dann auch 40 oder 41 gewesen sein. Nein. 42 oder 43. War es? Ja. 42 oder 43 war es. Ja. Wissen Sie, wann Herr Dr. Wagner... Ja, Moment, was war da? Wie also Ihre Firma aufgelöst worden ist oder wie Sie sich beschwert haben über Dr. Capesius? Mi vot negyven kettőben, vagy negyvenháromban. Hát a átkelet a... Ön panaszkodása Dr. Wagnernek, vagy a cég feloldása? Mind a kettő. Mikor panaszkodott ön? Az a kérés. Mikor panaszkodott ön? Hát éppen most mondtam, nem tudom pontosan, hogy mikor. Hát hogy emlékezek 20 évre pontosan? Igen, de a bíró azt kérdezte, hogy ön 42-ben lehetett, és ön azt mondta, hogy igen, 42-ben, 43-ben. Igen. Ja. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich mich bei Dr. Wagner beschwert habe. Es kann auch ohne weiteres 42 gewesen sein. Erinnern Sie sich, wann Herr Dr. Wagner, Sie haben das mal früher gesagt in Ihrer Aussage, weggekommen ist aus Klausenburg? Tudja, hogy mikor hagyta el Wagner Dr. Kolozsvárt? Az időre nem emlékszem. Csak azt tudom, hogy elhagyta. Ich weiß nur, dass er Klausenburg verließ, wann jedoch nicht. Ja, darf ich Ihnen vorhalten, Sie haben früher mal gesagt, ich erinnere mich daran, dass Dr. Wagner im Jahr 1942 eingezogen worden ist. Ob das vor oder nach der Arisierung war, weiß ich nicht. Er löbt mir ausmunter, hogy emlékszik, hogy Wagner Dr. 42-be vonult be, hogy ez a zsidó üldözés előtt volt, vagy azután, azt nem tudja. Mich interessiert nur, ob dieses Datum, das er damals angegeben hat, nach seiner Erinnerung richtig und zutreffend ist. Engem csak az érdekel, hogy ez a Datum helyesé, vagy nem. Ez 42-ben lehetett. Es muss 42 gewesen sein. Dankeschön. Achso, Herr Vorsitzender, noch den Vorhalt, um den ich noch gebeten habe, Blatt. 11.323. Ja. Brief vom 24.01.62. Also, Herr Zeuge, am 29. Januar 1962 hat Ihnen der Untersuchungsrichter einen Brief geschrieben. Und zwar schreibt er darin, ich kann ihn ja mal kurz verlesen, in der Auschwitz-Angelegenheit bestätige ich dankend den Eingang Ihres Schreibens. Ihrem Wunsch entsprechend möchte ich Sie darüber informieren, was mich veranlasst hat, Sie als Zeugen für dieses Verfahren in Betracht zu ziehen. Okay. Angeschuldigt ist unter anderem ein Dr. Victor Capesius. Capesius war vor dem Krieg Repräsentant der IG Farbenindustrie in Rumänien. Capesius war dann 1944 als SS-Offizier in Auschwitz tätig. Ich habe bereits einen Zeugen, Josef Glück, der jetzt in Haifa wohnt und früher in Klausenburg ansässig war, vernommen. Der Zeuge Glück hat bekundet, bei seiner Ankunft in Auschwitz sei Dr. Capesius auf der Rampe in Birkenau als selektierender Offizier hervorgetreten. Der Zeuge Glück hat weiter ausgeführt, dass er mit Ihnen zusammen in Auschwitz angekommen sei und dass Sie ebenso wie er Dr. Capesius erkannt hätten. Ich darf Sie zunächst informatorisch bitten, mir mitzuteilen, ob Sie sich an diese Vorfälle noch erinnern. Falls dies zutreffen sollte, würde ich mir vorbehalten, Sie zu bitten, zu einer zeugenschaftlichen Vernehmung nach Frankfurt am Main zu kommen. Da das Auschwitz-Verfahren möglichst bald zu einer Hauptverhandlung gebracht werden soll, wäre ich Ihnen für eine baldige Beantwortung meines Schreibens außerordentlich verbunden. Das ist das Schreiben, das der Untersuchungsrichter an Sie geschrieben hat. Können Sie sich daran erinnern? A bíró írta nekem. Igen, a vizsgáló bíró írt önnek egy levelet január 29-én 1962-ben, ahol ő az ön kérésére megmagyarázta, hogy miről van szó, hogy Dr. Capesius ügyről van szó, és azt is megírta, hogy magán kívül még tud egy más tanúról, mégpedig Glück úrról, jelenleg Haifán él, és ez a Glück úr látta, hogy ön, hogy látta, hogy Capesius úr a rámpán állt, Auschwitzban, hogy szelektált. És a bíró kérdezte magát, hogy ön emlékszik erre, és akar-e itt, mint tanú, fellépni. Igen. Emlékszik erre a levélre? Hát hogy ne, mert először kaptam meghívót, és nem tudtam, miről van szó. Ja, ich erinnere mich an dieses Schreiben. Ich bekam zuerst eine Einladung, und ich wusste überhaupt nicht, von was die Rede sei. Was haben Sie denn auf diesen Brief geantwortet? Mit válaszolt erre a levélre. Hát, hogy most elutazom Svédországba, és majd ide írjanak nekem megint, és akkor majd, ha szükséges, akkor el fogjam jelentkezni tannak. Dass ich nach Schweden verreise und dass ich ersuche, mir nach Schweden zu schreiben und falls notwendig sei, würde ich als Zeuge auftreten. Ja, Herr Vorsitzender, ich bitte doch auch noch den Brief vorzulesen, den der Zeuge auf die erste Anfrage des Untersuchungsrichters dem Untersuchungsrichter geschrieben hat. Nach meinen Feststellungen müsste der auf 11.323 sein. Das könnte mir aber auch ein falsches Aufschreiben haben. Nein. Ich meine, der Brief vom 29. lässt ja sein, das ist die Mitteilung des Untersuchungsrichters an den Zeugen. Ich wollte aber den Brief vorgelesen haben. Also auf 323, da befindet sich ein Brief eines Desiderius Samu. Ja. Das ist aber nicht er. Das ist nicht er. Er heißt ja doch Ehrenfeld. Ja, aber auf derselben Seite muss doch ein Brief, ein zweiter Brief sein. Und das ist ja nur ein Blatt, 1323. 323, das ist ein Brief von einem Dr. Desiderius Samu, der an den Untersuchungsrichter schreibt, dass der nimmt Bezug auf einen anderen Brief, den ihm der Untersuchungsrichter auch geschrieben hat, an den Samu. Aber nicht ein Schreiben des Zeugen. Nein, er heißt ja Ehrenfeld. Ja, da ergibt sich aus dem Brief des Untersuchungsrichters vom 29.01. An den Zeugen, auf welchen Brief der Untersuchungsrichter antwortet. Moment mal, hier ist ein Brief vom 14.01. 11.322. Ja, das ist eine gute Seitenzahl. Ja, da heißt es, ich erhielt Ihren Wertes vom 20.10.61 erst in diesen Tagen und teile Ihnen höflichst mit, dass ich Ihrem Wunsch nachkommen gerne bereit bin, doch vorher möchte ich ausführlich wissen, dass mein Ausführen, worüber es sich handelt, ob ich auf die vor 15 Jahren geschehenen Erlebnisse erinnern kann. Ich ersuche Sie höflichst, Ihre Werte Rückäußerung auf folgende Adresse aussenden zu wollen. Also, das heißt, er schreibt in diesem Brief, er würde der Ladung gerne nachkommen. Vorher möchte er aber ausführlich wissen, worüber er vernommen werden sollte und ob er sich an diese Vorgänge auch noch erinnern könne. Daraufhin hat ihm der Untersuchungsrichter geschrieben, worum es sich handelt. Das habe ich ja vorgelesen. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Zeuge. Sie haben vorhin auf meine Frage geantwortet, ob Sie Herrn Glück gekannt haben und ob Sie mit ihm Verbindung haben, haben Sie gesagt, Sie wüssten überhaupt nicht, wo Herr Glück sich befindet. Ich darf Ihnen den Vorhalt machen, dass ich aus dem Brief des Untersuchungsrichters an Sie, den Sie eben bestätigt haben, ergibt, dass er Ihnen die Adresse des Herrn Glück angegeben hat. Haifa ist keine Adresse. Es ist keine Adresse. Er hat lediglich angegeben, dass er in Haifa wohnt. Ja. Keine Adresse. Es ist keine Adresse. Na ja, gut. Haifa ist nicht so groß. No. 200.000 Einwohner. Naja, das Gleiche gilt vielleicht für Klausenburg. Ich hätte ja noch eine Frage, Herr Vorsitzender. Nein, 300.000 Einwohner hat Haifa. Ich hätte noch eine Frage. Bitte schön. An Herrn Ehrenfeld, und zwar in seiner Eigenschaft als Nebenkläger. Er wird ja von mir vertreten in dieser Eigenschaft. Herr Ehrenfeld, ist es richtig, dass Sie außer Ihrer Frau und Ihren beiden Kindern und der Schwiegermutter auch Ihre Mutter und Ihre beiden Schwestern in Auschwitz verloren haben? Das ist eine Frage, darauf antworten. Das soll man antworten? Das ist ja doch selbstverständlich. Waren das Sie ist nicht halte richtig. Nicht richtig halte. Nem, azt kérdezte, hogy helyesi az, hogy a feleségén kívül és a gyerekein kívül ja, még több meine Herren, ich darf um Folgendes bitten. Der Herr Dolmetscher soll die Frage des Herrn Nebenklägers übersetzen und soll weiterhin übersetzen die Antwort, die ihm der Zeuge gibt. diese Unterredungen da hier können wir ja nicht verfolgen. Ich weiß ja nicht, was da gesprochen worden ist. Also die Frage lautet von Herrn Rechtsanwalt Ormond, ob es richtig ist, dass außer Frau und Kindern auch Mutter und Schwiegermutter, glaube ich, so war der. Mutter und zwei Schwestern ebenfalls in Auschwitz umgekommen sind. Das ist richtig. Und ja? Die weitere Frage, ob Sie in dem gleichen Transport waren wie Sie, Ihre Frau und Ihre Kinder. Meine Mutter und Schwestern sind vor zwei Tagen, ein oder zwei Tage früher angekommen. Ich habe die nicht mehr gesehen. Dankeschön. Bitte schön. Herr Zeuge, Sie haben auf die Fragen des Herrn Vorsitzenden erklärt, dass Sie die Herren Hartmann und Abraham in Auschwitz nicht gesehen haben, auch nicht bei der Ankunft. Und Sie sagten auch noch, dass Sie nicht wüssten, ob die Herren Abraham und Hartmann von Herrn Dr. Capesius selektiert worden sind. Még azt is mondta, hogy nem tudja, hogy Ábrahám és a másik úr Capesius doktortól lesz szelektált. An dem Tag selektierte nur Herr Capesius. Nun, aber Sie haben es ja nicht gesehen. De nem látta. Nun möchte ich Sie fragen, wie kommt es, dass Sie Folgendes dem Untersuchungsrichter zu Protokoll gegeben haben? Ich zitiere von Blatt 12.894. Wörtlich: In dem angekommenen Transport befanden sich auch zwei Herren aus der Firma Royal. Es handelte sich um Franz Hartmann, der Direktionsmitglied war, und Josef Abraham. A megérkezett szállításba Abraham és Hartmann a Royal cég tagjai is voltak. Igen. Ja. Wie kommt es, dass Sie das ausgesagt haben, obwohl Sie nicht wissen, ob die beiden überhaupt nach Auschwitz gekommen sind? Ich spreche dieser Frage. Die Frage ist eindeutig beantwortet. Der Zeuge hat gesagt, die beiden Herren waren in dem Transport. Nur beim Aussteigen auf der Rampe habe ich sie nicht gesehen. Genau so habe ich gesagt. Also wollen wir die Frage so stellen, vielleicht, Herr Rechtsanwalt, wieso wissen Sie, dass die Leute in Ihrem Transport waren? Haben Sie gesehen, wie die mit Ihnen eingeladen worden sind? Látta, hogy mikor beszálltak, vagy felszálltak. Persze, látta. Ja, das habe ich gesehen. Ja, aber Sie wissen ja nicht, ob Sie angekommen sind. Nein. Nicht? Nein. Angekommen sind. Ob Sie angekommen sind, das wissen Sie nicht. Nun weiter. Ja. Sie sagen dann vor dem Untersuchungsrichter weiter aus, Sie waren kräftiger als ich, trotzdem sind Sie nicht nach rechts, sondern nach links selektiert worden. Ja. Ich habe das schon vorgehalten, Herr Rechtsanwalt. Wörtlich schon vorgehalten. Ja, und dann aber zum Schluss sagen Sie dann zu diesem Kapitel auf Seite 4, ich schließe, dass Capesius über diese Rüge erbost war, und daraufhin in Auschwitz Hartmann und Abraham, die nach ihrer körperlichen Verfassung an sich nach rechts gehört hätten, nach links selektierte. Ich weiß bestimmt, dass Capesius Hartmann und Abraham bekannt hat. Wie kommen Sie, so etwas zu behaupten? Wie kommen Sie dazu, diese Behauptung aufzustellen, ohne Sie selbst die Tatsachen zu wissen? Würden Sie dafür mal eine Erklärung abgeben? Ich erfahre, der Zeuge hat nicht gesagt, ich behaupte, sondern es steht klar und deutlich im Protokoll, ich schließe. Ja. Und ich frage den Zeugen danach, wie er zu diesem Schluss kommt. Gut. Wie kommen Sie zu dem Schluss, Herr Zeuge, dass diese beiden Herren, Hartmann und Abraham, deshalb ums Leben gekommen sind, was Sie ja praktisch damit sagen, weil die beiden die Rüge gegen Dr. Capesius seinerzeit erhoben hatten. Hogy jött ön erre a gondolatra, hogy Capesius azért szelektálta Hartmann, das ist Abraham, Bora, so war Haller, Mert, Öke, Panaskottak, Rola. Hát ez csak egy hipotézis a részemről, mert különben az erős embereket mindet, egészséges, erős, nem öreg embereket mindet a jobb oldalra tették. Ja, das ist nur eine Hypothese von mir, weil in allgemein die starken und kräftigen Männer am und Leben nicht zu alte ja. Männer. Und nicht zu alte Männer. Das genügt mir als Antwort. Ja. Ist sonst noch eine Frage zu stellen von Seiten der Verteidigung, von Seiten der Angeklagten? Hat der Angeklagte Capesius eine Erklärung abzugeben oder eine Frage zu stellen? Bitte schön. Ich erkläre dazu, was ich auch schon bei meiner Gegenüberstellung gesagt habe. Ich bestreite, antisemitische Propaganda betrieben zu haben. Das bezieht sich sowohl auf die geschäftliche als auch auf die private Sphäre. Die näheren Umstände, die das Ausschließen wahrscheinlicher machen, sind im Gericht bekannt. Durch meine Frau bedingt. Außerdem, wenn ich wirklich selektiert hätte und die Herren gekannt hätte, warum hätte ich dann gerade den Schwächsten und den Direktor, der mich so gerügt hätte, verschonen sollen. Ich habe keinen von denen selektiert und auch nicht gekannt. Ich kenne einen Arzt gleichen Namens Abraham, aber ich kenne keinen Josef Abraham, der bei ihm war. Der royal beschäftigt war. Den kenne ich nicht. Dr. Wagner war Arzt und wissenschaftlicher Vertreter von Bayer. Dr. Wagner war nicht mein Chef, sondern ein Gleichgestellter. Mein Chef war Dr. Gustav Sonntag in Bukarest, den der Zeuge genauso gut kennt und es auch bei der Gegenüberstellung ja zugegeben hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir Dr. Wagner wegen der Art und Weise meiner Propaganda je irgendeinen Vorhalt gemacht hat. Und ich bin in derartiger Weise jedenfalls nicht tätig geworden. Ich bestreite hier die mir insoweit zur Last gelegte Handlung. Ich bin am 2. Oktober 40 von Klausenburg weggegangen. Eventuell am 10.11. 40. Jedenfalls nicht später. Keine Erklärung mehr sonst von den Angeklagten. Dann werden bezüglich der Beeidigung Anträge gestellt. Keine Anträge, dann ist der Zeuge zu beeidigen. Herr Ehrenfeld, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ehrenfeld, megeskedik mindenre, amit itten kijelent. Amit én kijelentettem, meg. Ja. Legfeljebb abban nem, hogy a pontos dátumokra nem emlékszem. Nur die genauen Daten kann ich nicht beschwören. Unbeeidigt zu lassen, und zwar als Verletzten. Er hat viele Angehörige nach seiner eigenen Darstellung verloren und das rechtfertigt die Tatsache, dass der Zeuge nicht beeidigt wird. Deshalb ist er auch Nebenkläger. Dann müsste jeder Verletzte in diesem Verfahren, und es gibt unendlich viele Verletzte, dürfte nicht beeidigt werden. Der Zeuge hat ein Recht und einen Anspruch darauf, dass er seine Aussagen unter Eid machen kann. Ich bitte darum. Das ist keine Begründung, die Herr Kollege Ormond soeben gegeben hat. Die Begründung ergibt sich aus dem Gesetz und ist vom Kollegen